Und bereits zum 8. Mal können wir somit verkünden: Hallo und herzlich willkommen zu Sport Total, dem Wrestling Replay Sport Talk. Es ist August, der 8. Monat des Jahres 2013. Und das bedeutet zum 8. Mal, wie ich eben schon gesagt habe, Sport Total. Da wir am, ich weiß gar nicht an welchem Tag, auf jeden Fall dem ersten Wochenende im Januar mit diesem Projekt angefangen haben. Und genau wie die 7 Male zuvor ist heute auch wieder da der Leon. Hallo! Ja, hallo und herzlich willkommen. Am 5. Januar war das. Das war nämlich der erste Samstag des Jahres. Ja, ich freue mich zum 8. Mal in Folge hier dabei zu sein. Bin gespannt. Ja, was heißt gespannt? Ich weiß ja, was wir so zu sagen haben. Mal gucken. Ja, du kannst ja gespannt sein. Du weißt ja noch nichts von dem Halbfinale zwischen Jan und Jan. Denn wir haben ja heute die zwei Halbfinals des allerersten Wrestling Replay Quizzes. Und das Finale gibt es dann nächste Woche. Nächste Woche, im September zu Sport Total 9. Das wird sicherlich sehr crazy. Ja, aber wir wissen ja leider noch nicht, wer daran teilnehmen wird. Wird es denn auch ein Spiel, kann man nicht sagen, ein Quiz um Platz 3 geben? Ja, das könnten wir eigentlich machen, ja. Ja, dann machen wir das doch. Gut, wir fangen direkt mal hier an mit der ersten Thematik und das ist... Ja, die Formel 1, das hatten wir, glaube ich, noch nie als Eröffnungsthema, jetzt schon. Und ja, letztes Wochenende gab es das Rennen in Ungarn am Ungaroring. 70 Runden Formel 1 pur, schönes Wetter natürlich. Und übrigens die schnellste Runde fuhr Mark Webber, kann man schon mal sagen, in Runde 61 mit einer Minute 24,069 Sekunden. Und die Top 10 sahen folgendermaßen aus. Auf Platz 10 war Pastor Maldonado. Auf der 9 Sergio Perez. Die 8 belegte Felipe Massa. Jenson Button hat es noch auf die 7 geschafft. Romain Grosjean, der diese Saison richtig gut fährt, weil letzte Saison war ja totale Katastrophe bei ihm. Auf Platz 6 Alonso nur auf der 5. Mark Webber kämpfte sich von Platz 10 auf Platz 4. Ja, Sebastian Vettel, der dreimalige Weltmeister, Tabellenerster in dieser Saison. Gut Ritter, denn er wurde grandios abgedrängt vom Zweitplatzierten, meinem Lieblingsfahrer Kimi Räikkönen. Und Erster war Lewis Hamilton, der auch schon im Qualifying überraschend den ersten Platz belegte. Es gab gleich fünf Ausfälle, nämlich Adrian Sutil in seinem, ich glaube, 100. Grand Prix war es. Und Paul Di Resta, beide mit einem Hydraulikschaden. Gutierrez hatte einen Getriebeschaden. Valery Bottas, ein Defekt am Wagen. Und ja, schade für alle Deutschen. Nico Rosberg mit einem Motorschaden ausgefallen. War der ja am Anfang des Rennens schon weit nach hinten abgedrängt. War ja schon auf Platz 10 und 11 zwischendurch. Schade für ihn. Ja, die folgende Wertung in der Fahrer-WM besagt momentan folgendes: Auf Platz 10 ist Paul Di Resta, Platz 9 Button, auf Platz 8 ist Romain Grosjean, auf 7 Felipe Massa und hier die wichtigen Plätze eigentlich. Nico Rosberg auf 6 mit 84 Punkten und dann kommen die engen Platzierungen so im Großen und Ganzen. Der Mark Webber ist auf der 5 in seiner letzten Formel 1 Saison. Mit 105 Punkten, Lewis Hamilton auf Platz 4 mit 124 Punkten. Alonso ist auf Platz 3 mit 133 Punkten. Ein Punkt davor und ein Platz auch. Auf Platz 2 Kimi Räikkönen mit 134 Punkten. Ja, und momentan unangefochten, aber es kann sich in den letzten 9 Rennen noch einiges ändern. Sebastian Vettel mit 172 Punkten. Und die WM... Team-Tabelle sieht folgendermaßen aus. Red Bull Racing natürlich vorne mit 277 Punkten. Mercedes Grand Prix mit 108 Punkten auf der 2. Ferrari mit 194 auf Platz 3. Lotus hat 183 Punkte und ist auf Platz 4. Dann kommt weiter hinter Force India auf Platz 5 mit 59 Punkten. McLaren Mercedes 57 Punkte. Toro Rosso 24 Punkte, Sauber 7 Punkte, Williams 1 Punkt. Ja, jetzt übrigens der einzige Punkt durch den 10. Platz von Maldonado. Marosha 0 Punkte und Kettern auch 0 Punkte, somit beide auf dem 10. Platz. Und das nächste Rennen findet 21. August. Ich bin mit. Nee, Quatsch. Moment. 24. August müsste es sein. Das Rennen, das nächste Rennen, nämlich in Belgien, in Spa. Nur 44 Runden. Ich glaube 308 Kilometer insgesamt. Die Strecke mit den 44 Runden eingerechnet. Ja, im letzten Jahr sah so die folgende Platzierung aus. Unter den Top 5. Fünfter war Massa. Nico Hülkenberg auf der 4. Kimi Räikkönen auf der 3. Vettel auf der 2. Und erster war Jenson Button. Und es gab ja in der ersten Runde schon einige Ausfälle, nämlich Alonso, Grosjean, Hamilton und Perez. Nämlich schon in der ersten Kurve. Und man kennt ja die Bilder noch, als Grosjean millimeterweit am Helm von Alonso in der ersten Runde letztes Jahr vorbeigeschlittert ist. Das sah ja auch nicht schön aus. Obwohl, ja, aus der Kamera, aus dem Wagen von Alonso sah schon schön aus. Aber für Alonso sicherlich nicht so toll. Ja, Spa. Leon, was denkst du, die Top 3 für Spa? Ich denke, mit meinem silbernen Herzen denke ich Rosberg 1. Ja. V-Sternchen-Sternchen, TL 2. und 3. Räikkönen. Okay. Ich sehe auf Platz 1 eigentlich sicher den Räikkönen, denn er ist eigentlich so gut wie ein Meister in Spa. Einer der besten Fahrer auf dieser Strecke zusammen mit Michael Schumacher. Auf Platz 2 sehe ich... Ja, wen sehe ich da? Hamilton wird nicht. Also ich denke... Ja, Nico Rosberg sehe ich auch auf dem Treppchen, aber nur auf Platz 2. Letztes Jahr war es, glaube ich, war als 11. abgeschlossen. Das war nicht so ein schönes Rennen von ihm, für ihn. Und auf der 3 sehe ich in diesem Jahr Felipe Alonso. Also Vettel sehe ich in diesem Rennen sogar gar nicht auf dem Treppchen. Also erster Räikkönen, zweiter Rosberg, dritter Alonso. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Formel 1. Und somit ja, hören wir jetzt das erste Halbfinale des ersten Wrestling Replay Quizzes. Und danach macht der Leon weiter mit der Thematik Fußball. Bis das ist richtig. So, da sind wir zum ersten von zwei Halbfinals im ersten Wrestling Replay Quiz hier in dieser Sporttotal-Ausgabe von uns. Ja, und hier sind gleich in meinem ersten Halbfinale zwei Mitstreiter mit dem gleichen Namen. Und wir fangen direkt mal an mit dem uns bekannten Jan, nämlich dem ehemaligen Mr. Cool 23. Jan D. Punkt. Hallo Jan. Klasse Anfang, Gleise. Ja, hallo liebes liebes Wrestling Replay. Ja, jetzt fange ich auch schon damit an. Liebes Wrestling Replay Universe, freue mich dabei zu sein in diesem ersten. Ist das erste, ne? Das erste Wrestling Replay Quiz. Jo, freue mich dabei zu sein und wie gesagt auch hallo an Gleise und auch hallo an meinen Gegner. Ja, und den stellen wir auch gleich vor, aber erstmal kann man ja sagen, ja, da, wie gesagt, das erste Quiz und es geht halt in diesem Quiz um den ersten, ja, darum, wer der erste Wrestling Replay World Quiz Champion wird und das wird sich halt in zwei Halbfinals herausstellen und einem Finale. Ja, und daraus entsteht dann der erste Quiz Champion, der dann alle zwei Monate dann mal seinen Titel verteidigen muss und deswegen stellen wir auch direkt mal den zweiten Mitstreiter vor und er hat den gleichen Namen wie unser erster. Er heißt ebenfalls Jan, es ist der Jan F. Punkt. Hallo Jan, du bist das erste Mal bei uns. Ja, der Jan ist am Sprechen. Aber ich hatte gerade ein Problem. Achso. Ja, ja, trotzdem. Hallo Jan. Ja, hi. Geht gut. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ich hatte gerade Internetprobleme, deshalb war ich auch gerade eben mal kurz weg. Ja, das haben wir gemerkt, aber ist ja kein Problem. Ja. Solange das nicht im Quiz passiert. Sonst steht's ja nachher 30-0 für den Jan, das ist auch nicht. Das wäre kein Problem für mich. Na gut, kommen wir direkt mal zu den Regeln. Es gibt drei Themenfelder, A5 Fragen. Im ersten Themenfeld gibt es je einen Punkt pro richtige Antwort, im zweiten 2 Punkte und im dritten 3 Punkte. In den ersten zwei Themenfelder, ja, muss man einfach mit der Antwort rausschießen sozusagen. Der erste, der seinen Namen ruft, das ist hier ein bisschen problematisch, weil zwei den gleichen Namen haben, aber ich kann das schon unterscheiden. Ja, wenn einer dann der schneller war, da sage ich halt, wer antworten darf, und der kann dann seine Antwort sagen. Im dritten Themenfeld sind aber mehrere Antwortvorgaben, nämlich 3 an der Zahl, und da kann dann jeder seine Antwort geben. Und dann wird geschaut, wer die Punkte kriegt. Sollte in den ersten beiden Themenfeldern derjenige, der als erstes antwortet, richtig liegen, bekommt dieser natürlich einen Punkt. Im Falle, dass er falsch liegt, kann der Gegner nochmal antworten und bekommt dann den Punkt. Und ja, dann fangen wir doch mit dem ersten Themenfeld an, der ersten Frage, wo ich ein bisschen suchen hier. Ah, und es ist das Kapitel Tag Teams. Und nun zu meiner ersten Frage. Also ich würde raten, dass ihr erst mich die Frage zu Ende zu Ende vorlesen lasst, weil sobald einer antwortet, lese ich die Frage nicht zu Ende. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr reinruft, erst warten, bis ich sage, wer antworten darf, sonst ist das natürlich nachher ein Punkt für den Gegner, falls die Antwort richtig sein sollte. Gut, erste Frage. Aus welchen zwei Mitgliedern bestehen die New Age Outlaws? Jan! Ja, Jan D. Punkt. Natürlich der Road Dog Jesse James und Badass Billy Gunn. Das ist natürlich vollkommen richtig, und damit steht es 1-0 für, ja, den Jan. Wir lassen ja, jetzt mich offen für wen. Gut, zweite Frage. Wie oft waren die Dudley Boys / Team 3D insgesamt Tag Team Champions? Jan! Ja, Jan. Also, alle liegen zusammen, wo sie drin waren. Okay, warte mal, wie viel waren das jetzt nochmal? Ich glaube 23 Mal. Das ist falsch. Jan, du darfst abstauben. Boah. Okay, keine Ahnung, muss ich jetzt einfach mal raten. Gut, jetzt sind sie. 26. Okay, da kriegt keiner einen Punkt. Es waren 24. Ah! Ja, ich sag's mal gerade raus. 8 Mal waren sie ECW World Tag Team Champions. 1 Mal Hustle Super Tag Team Champions. 2 Mal IWGP Tag Team Champions. 1 Mal NWA World Tag Team Champions. 2 Mal TNA World Tag Team Champions. 1 Mal WCW World Tag Team Champions. 8 Mal World Tag Team Champions und 1 Mal WWE Tag Team Champions. Macht 24, weiterhin 1-0 für... Ja. Oh, 1 Mal WWE Tag Team Champions. Ja, und 8 Mal WWE World Tag Team Champions. Ach so, okay. Ich dachte schon, nur 1 Mal WWE Tag Team Champions, wäre ja was. Ja. Gut, dritte Frage. Wer hat die längste WWE Tag Team Regentschaft? Welches Tag Team? Also wer hat die Tag Team Titel am längsten gehalten bisher? Die WWE Tag Team Titel, nicht die WWE World. Also die alten, ne, meinst du? Ja, ja. Es gibt ja die WWE Tag Team Titel und die World Tag Team Titel. Jan. Ja. Ich glaube, es waren MVP und Matt Hardy. Nein. Ah, nein. Kannst abstauben, Jan? Nee, keine Ahnung. Es waren Brian Kendrick und Paul London mit 331 Tagen. Ach, die dreckigen. Ja, weiter ein 1-0 für Jan. Vierte Frage. Wer waren die ersten WWE Tag Team Titelträger? Warte mal, das weiß ich. Jan. Ja. Kurt Angle und Chris Benoit. Das ist vollkommen richtig. 2-0 für Jan, und zwar am 20. Oktober 2002. Gut, wer waren denn die ersten World Tag Team Champions? Boah, da muss ich passen, ey. Habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Es waren Christian und Chris Jericho am 14. Oktober 2002. So, shit. Nach dem ersten Themenfeld, Themenfeld 2-0 für Jan D. Punkt. So, schreibe ich noch kurz auf. Und somit kommen wir zum zweiten Themenfeld. Also jetzt pro Antwort immer 2 Punkte. Also mit einer Antwort könnte Jan F. schon ausgleichen. Und es ist das Thema WrestleMania. Erste Frage. Wie lautet das Datum für WrestleMania 30? 6.4. Jan. Gut, das lasse ich nochmal durchgehen. 6.4. welches Jahres? 2014. Das ist korrekt. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du 2013 gesagt hättest. Ja, das lasse ich gerade nochmal durchgehen. 2-2. Nächstes Mal bitte am Anfang deinen Namen sagen. Gut, zweite Frage. Wie viele Money in the Bank Matches gab es bei WrestleMania bisher? Jan. Ja. 6. Richtig, von WrestleMania 21 bis 26. Ja, 4-2 für Jan. Na, es gab ja wenn 2, oder? Was? Es gab doch. Es gab doch mal ein Raw und SmackDown. Ja, nee, aber von WrestleMania meint er jetzt. Ach wie so, viel es da insgesamt schon gab. Naja, dann ja. Dann gibt es immer 2, das ist klar. Gut, 4-2 für Jan D. So, jetzt bin ich raus. Da. Dritte Frage. Nee, es gab bisher 29 WrestleManias. Wie viele Austragungsorte gab es? Jan ja. F. 32. Falsch. Oh, fuck. Oh, dreimal New York. Ah, ja. Quatsch. Ja, dann. Ach, scheiße. Ich sag jetzt mal 20. Was? Nein. 31. Weil bei WrestleMania 2 gab's ja 3 Stück auf einmal. Ja, das war... Ach so, ich hab jetzt verstanden, in wie vielen Austragungsorten das gemacht wurde. Ach so. Es gab zwar 3... Na gut, wenn ich das jetzt sagen würde, wär's jetzt dumm. Es gab ja mehrere gab's ja öfters, aber war ja verschiedene WrestleManias und ich meinte halt dann bei einer WrestleMania die Anzahl und dann... Ich hab die Frage jetzt falsch verstanden, scheiße. Also weiterhin 4-2 für Jan D. Vierte Frage. Welche Stadt war bisher am häufigsten Austragungsort? Jan. Ja. New York. Nein. Nein. Nicht. Nein. Häufigste. Keine Ahnung. Okay, ich löse auf. Roseman, Illinois mit 3-mal, auch öfters eigentlich wird da nur gesagt, Chicago, Illinois, die Heimat von CM Punk. So, 3-mal waren die da. 3-mal, ja. Bei WrestleMania 2, bei WrestleMania 22, glaube ich, und WrestleMania 15 müsste es gewesen sein. Okay. Letzte Frage im zweiten Themengebiet, geht ja relativ flott. Wie hieß die Halle? Schrecklich Arena, in der WrestleMania 1 stattfand. Jan, ja? Madison Square Garden. Korrekt, 4-4. Madison Square Garden, New York. So, dann 4-2 im zweiten Themenfeld. Das heißt insgesamt 4-4 bisher. Und es geht ans letzte Themenfeld und da sind halt wieder 5 Fragen, natürlich. Und... ja, jeder kann dann eine Antwort geben, weil es ja 3 Antwortmöglichkeiten gibt. Entschuldigung. Und es geht hier um die WWE allgemein. Und ihr braucht ihr nicht eure Namen sagen, ich nehme dann nacheinander dran. Wer war der erste NXT-Gewinner? A. Kowal, B. Wade Barrett oder C. Johnny Curtis? Fangen wir doch mal an mit Jan D. Ja, Wade Barrett. Jan? Auch Wade Barrett. Ja, damit kriegt jeder 2 Punkte. Ne, Quatsch, 3 Punkte. Dann steht's mittlerweile 7-7. Zweite Frage. Die 3MB besteht aus A. Drew McIntyre, Heath Slater, Jinder Mahal, B. Heath Slater, Justin Gabriel, Jinder Mahal oder C. Drew McIntyre, Heath Slater und Kurt Hawkins. Jan F. A. Okay. Jan? A wie Arnold. Ja, beide 10 Punkte insgesamt. In welchem Monat des Jahres 2002 ist die WWE entstanden? A. März, B. April, C. Mai. Jan D. Oh, könntest du nochmal die Frage wiederholen? Nein, ne? In welch... Doch. Ja, Okay. Welchem Monat des Jahres 2002 ist die WWE entstanden? Oh, scheiße. Nochmal die Antwortmöglichkeiten. März, April, Mai. Oh, scheiße. Da muss ich jetzt raten. Ja, mach. Ich sag jetzt einfach mal Mai. Okay. Jan? Ja, na, ich sag auch mal Mai. Da bin ich nicht. Keine Minuspunkte hab. Okay, ja, Minuspunkte gibt's ja nicht. Ja, aber... Ja, also, beide drei Punkte, denn Mai ist korrekt. Vorletzte Frage. Wie lange bestand die Raw Super Show? A, 7 Monate, B, 10 Monate, C, 9 Monate. Jan F. A. 7 Monate? Ja. Okay. Jan? Ich sage auch 7. Ja, ihr seid beide falsch. Es waren 10 Monate. Ende August bis Mitte Juli, also fast 10 Monate. Das ist weiter 13 Punkte für jeden. Und entscheidende Frage, sonst muss ich mir ein Stechen raussuchen. Wie hieß die erste Wrestling-Show unter Vince McMahon? A. Capital Wrestling Federation. So scheiße. B. National Wrestling Alliance. Oder C. Capital Wrestling Corporation. Jan F. Kannst du mal wiederholen, die Antworten? Capital Wrestling Federation, National Wrestling Alliance oder Capital Wrestling Corporation? C. Und Jan? Ich sag B. B. Ihr seid beide falsch, es war Capital Wrestling Federation und am gleichen Abend wurde es dann mit der National Wrestling Alliance vereint. Scheiße. Beide 13 Punkte und wir machen weiter mit... Ja, wir machen mit einem Stechen weiter, muss ich mir noch was raussuchen. Und es wird aber keine Antwortmöglichkeiten geben. Ich stelle eine Frage. Dann sofort reinrufen. Ja, aber ich gebe jedem von euch die Chance zu antworten bei diesem Stechen. Das bedeutet, der reinruft, kann als erstes antworten, der andere darf aber noch nachziehen, bevor ich dann die Antwort preisgebe. Moment, ich muss dann noch mal jetzt hier 3... Was ist, wenn wir beide den gleichen Namen sagen, dann bekommt der Erste aber den Punkt, ne? Oder? Also wenn die Antwort richtig ist vom Ersten. Ja, dann... Okay, ja. Ich will nicht sagen, dass der andere dann auch noch einen Punkt kriegt. Nee. Aber möchte dann halt hören, was der andere noch sagt. Ja, okay. So, warte. Es waren jetzt 3, 6, 9 Punkte für jeden in diesem Themenfeld. Es ist dann 13-13. Und dann suche ich mir doch mal eine schöne Frage jetzt schnell raus. Wir können ein bisschen überbrücken. Sporttotal Ausgabe 8 ist es jetzt, da wir im August sind. Und nächsten Monat im September kommt dann das Finale zwischen den Gewinner aus diesem Mal Finale und dem Gewinner aus dem anderen Halbfinale. So. Und der Gewinner ist dann halt erster Wrestling Replay World Quiz Champion und wird ihn dann bei dann finden die nächsten Halbfinals, wo dann der Champion verteidigen muss, im November bei Sporttotal 11 und das Finale bei Sporttotal 12 statt. Und der Gewinner aus diesem Quiz wird dann ins Jahr 2014 als Quiz-Champion gehen. So, und dann werden wir doch jetzt mal schauen. Ich habe hier schon was. So. Okay. Meine Frage an euch, wie oft war John Cena insgesamt in der WWE Champion? Jan! Ja? 11 Mal. Nicht WWE Champion, insgesamt der Champion. Ja, meine ich ja. Okay, und Jan? 14 Mal. Beide falsch, es waren 20 Mal. 2-mal World Heavyweight Champion, 11-mal WWE Champion, 3-mal WWE United States Champion, 2-mal World Tag Team und 2-mal WWE Tag Team. So, dann zu einer anderen Frage. Gucken wir doch mal rein. Nein. Samt, scheiße. Ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, kann passieren. Ja, ja, klar. Die Hitze, ne? Die Hitze. Die Hitze. Irgendeinem muss man noch die Schuld schieben. Ja. So. Wer hatte die bisher längste Titelregentschaft des World Heavyweight Titels? Fuck. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keiner eine Antwort? Nee. Batista mit 282 Tagen. Ah, natürlich. Ja, ja. Gucken wir doch mal weiter. Ach, das war doch die Titelregentschaft, wo danach der Titel verkannt wurde, ne? Weil er verletzt war. Ja, ich glaube, ja, genau. Mhm. So. Oh. Schauen wir mal. Boah. In welcher Stadt wurde Triple H erster World Heavyweight Champion? Oh. Oh, komm. Oh Mann, Alter, was stellst du denn da wieder für Fragen, ey? Ja, manche wissen das. Ich kann sie bei welcher Show sagen, aber shit. Ah, Dreck. Da muss ich nicht so viel rumsuchen, wenn ich sowas frage. Boah, fuck, ey, bei welcher Episode, ey? Bei welcher Stadt? In welcher Stadt? Keine Ahnung, ey. Nee. Wisconsin war's. Wurde damals von Eric Bischoff zum World Heavyweight Champion ernannt. Ja, das weiß ich. So. In welcher Stadt? So, dann machen wir mal weiter. Moment, da muss ich runter mal weiter hier. Komm, Kleidi, spann nicht so an hier. Wie oft war Chris Jericho in der WWE Gesamt-Champion? Puh. Oh. Also alle Titel insgesamt, ne? Oh. Scheiße. Warte. In der WWE. Genau. Nicht WCW. 5, 4, 3, 2, Wenn wir jetzt was Falsches sagen, dann kriegt der andere einen Punkt oder wie ist das? Ja, wenn der eine richtige Antwort sagt, dann schon. Okay, dann rate ich jetzt mal Jan. Ja, gerade. 16 Mal. Falsch. 22 Mal. Hast du nachgeguckt? Ne. Ja, das ist nämlich richtig. Ist nämlich richtig, 22 Mal. Ich kann dir sogar einen Screenshot schicken, wenn ich den jetzt mache. So. Oh. Zweimal WCW Champion, dreimal World Heavyweight Champion, einmal WWF European Champion. Moment mal, zweimal WCW Champion, wir haben doch WCW gar nicht mitgezählt. Oh. Ja, dann stimmt's nicht. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Ja, mein Gott. Also noch eine Frage. Hier wurde WCW nämlich unter WWE eingesetzt und nicht unter WCW. Das tut mir leid. Noch eine Frage. Tut mir leid, Jan, an beide. Ja. Moment, dann mache ich mal. Ja. Dann mache ich mal hier weiter. Ach Gott. Munter weiter hier. Jetzt freue ich mich. So. Jetzt kann ich wieder ein bisschen suchen hier. Viel Spaß. Ja, wir haben ja Zeit. So. Schauen wir doch mal. Ah. Wer hat den Royal Rumble 1994, also Royal Rumble 7, gewonnen? Oh. Das ist eine Besonderheit gewesen. Oh. Warte mal. Keine Ahnung. Ah, warte, ich weiß es. Warte mal, entweder der oder der, warte mal, ich weiß es. Ah, oh, scheiße. Kannst du einfach mal eine Antwort geben? Jan weiß es ja nicht. Das waren zwei Sieger, glaube ich. Das ist richtig. Warte, dann weiß ich's, Jan. Dann weiß ich's. Ja. Lex Luger und Bret Hart. Und das ist richtig. Jan yes. steht im Finale des ersten Quiz. Ja, Wrestling Replay Quizzes. Und natürlich nochmal danke an dich, Jan F., fürs Mitmachen. Auch natürlich an den Sieger dieses Halbfinals, Jan D. Also war spannendes Ding, auf jeden Fall. Weiß auch nicht jeder, dass Bret Hart und Lex Luger das gewonnen haben. Aber ja, ich glaube, es waren jetzt 4 Stechfragen, waren das jetzt, glaube ich. Insgesamt 14-13 für den Jan D. Unglaublich. So, und dann geht's nachher hier bei Sporttotal noch weiter mit dem zweiten Halbfinale zwischen Leon und Felix. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, nochmal vielen Dank an beide Jans und Jan, dich sehen wir dann im Finale von des Wrestling Replay Quiz und eventuell hört man euch beide ja nochmal bei Wrestling Replay bis zum nächsten Monat dann beim Quizfinale. Und dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden und gib wieder zurück zu mir und dem Jan und dem Leon natürlich Sporttotal zu weiteren Sportthemen, bevor wir gleich mal weitermachen mit dem zweiten Halbfinale. Tschüss Jan und tschüss Jan. Tschüss. Wiedersehen. Meine Herren, was eine spannende Angelegenheit hier zwischen Jan und Jan. Spannendes Quiz. Bin ich mal gespannt, wie ich mich gleich gegen Felix schlage. Aber bevor ich mich hier mit dem Felix schlage, kommen wir erstmal zur Fußball-Bundesliga, zum DFB-Pokal und zu weiteren spaßigen Angelegenheiten. Wir starten mit der schon gestarteten zweiten Fußball-Bundesliga. Dort ging es am 19. Juli, das ist nebenbei erwähnt mein Geburtsdatum. Da starteten die Zweitligisten in die Saison. Es war mit 3 Freitagsspielen, nämlich einmal dem SV Sandhausen gegen den VfW Aalen, der ja der SV Sandhausen aufgrund des Lizenzentzuges des Meidelchen Spielvereins Duisburg in der zweiten Fußball-Bundesliga verbleiben durfte. Also sie trafen auf den VfW Aalen 0-0 dieses Spiel. Da hatten wir noch Ingolstadt gegen Erzgebirge Aue. Hier gab es einen 1-2 Auswärtssieg für die Erzgebirgler. Und im Topspiel am Freitagabend um 20:30 traf der FC St. Pauli auf den TSV 1860 München. Und die Heimmannschaft der FC St. Pauli konnte sich mit 1-0 durchsetzen. Am 20.07., also am Samstag, hatten wir 2 Spiele, nämlich einmal um 13 Uhr Paderborn gegen den ersten FC Kaiserslautern. Auch hier der Auswärtssieg für Lautern 0-1. Und um 15.30 war dann Dynamo Dresden gegen den ersten FC Köln. Dieses Spiel endete unentschieden 1-1. Ein Tag später am Sonntag dann 3 Spiele, nämlich einmal Greuther Fürth gegen den Wiederaufsteiger Arminia Bielefeld. 2-0 für den Erstliga-Absteiger aus Fürth. Und ein weiterer Aufsteiger gastierte beim FSV Frankfurt, nämlich der Karlsruher SC. Und hier gab es einen Auswärtssieg für den Aufsteiger, nämlich also für den KSC, und zwar 0-1. Und das dritte Sonntagsspiel. Erst FC Union Berlin traf auf den immer noch von Peter Neururer trainierten VfL Bochum, und genau der gerade genannte VfL Bochum konnte sich mit 1-2 durchsetzen. Und am dessen Montagsspiel war dann auch Absteiger Fortuna Düsseldorf traf auf Energie Cottbus durch ein Elfmetertor hier. Ja doch, durch ein Elfmetertor. Das 1-0 für die Fortuna. Das also der erste Spieltag. Am zweiten Spieltag hatten wir freitagsabends einmal VfL Aalen gegen Greuther Fürth, das endete 0-2. Bielefeld im ersten Heimspiel in der zweiten Liga gegen Union Berlin 1-1. Und dann freitagsabends der FC Kaiserslautern gegen Ingolstadt 3-1. Also samstags dann wieder 2 Spiele. Aue gewann zum zweiten Mal in Folge gegen Sandhausen 1-0. Also 2 Spiele, 6 Punkte für die Aurer. Und der KSC und der FC St. Pauli trennen sich unentschieden 0-0. Ein Tag später am Sonntag dann 1860 München gegen den FSV Frankfurt. 2-1 für die 60er. Cottbus, ja, hämmerte Paderborn an die Wand mit 4-0. Und im rheinischen Derby nach über 10 Jahren mal wieder trenne man sich nicht ganz friedlich, aber schiedlich mit 1-1. Köln gegen Düsseldorf. Und Montagabend dann dasselbe Ergebnis, nur nicht dasselbe Spiel, der VfL Bochum. VfL Bochum traf auf die SG Dynamo Dresden, auch hier ein 1:1, und damit ergibt sich momentan folgendes Tabellenbild: auf Platz 1 rangiert die Spielvereinigung Greuther aus Fürth mit 2 Siegen, 4-0 Toren, 6 Punkten. Landau auf 2 Lautern mit 4:1 Toren und 6 Punkten. Dritter Erzgebirge Aue mit 6 Punkten und 3:1 Toren. Vierter ist Bochum. Fünfter Düsseldorf. Sechster St. Pauli und Karlsruhe. Achter ist Cottbus. Neunter der TSV 1860. Zehnter sind Dynamo Dresden und der 1. FC Köln. Zwölfter ist Union Berlin. 13. Sandhausen. 14. ist Arminia Bielefeld. 15. VfL Aalen. 16. ist der FSV Frankfurt. Vorletzter, also 17. ist der FC Ingolstadt. Und auf dem letzten Platz mit minus 5 Toren, 0:5 nämlich, ist der SC Paderborn. Am dritten Spieltag sehen wir folgende Spiele: einmal freitagsabends um 18:30 haben wir Düsseldorf gegen 60 München, Frankfurt gegen Bochum, Dresden gegen Berlin. Samstags sehen wir dann Paderborn gegen Köln und Ingolstadt gegen Karlsruhe. Am Sonntag haben wir St. Pauli gegen Bielefeld, Sandhausen gegen Cottbus und Aue gegen Aalen. Und montagsabends Fürth gegen Lautern. Das sind alles Spiele, die wir jetzt nicht tippen werden, weil wir gleich noch den ersten Bundesligaspieltag tippen und den DFB-Pokal. Und dann würde ich an der Stelle kurz die Auf- und Absteiger gerne tippen. Und ja, wer steigt auf, ist eine schwierige Frage. Von daher darf der Kleise die zuerst beantworten. Ja, gerne doch. Ich habe ja Gott sei Dank hier meine Kicker-Stecktabelle aus dem Kicker-Sonderheft. Und da habe ich ja schon alles getippt. Und erster wird meiner Meinung nach Kaiserslautern, zweiter der 1. FC Köln und auf dem Relegationsplatz wird Greuther Fürth landen. Ich sage, erster wird Greuther Fürth, zweiter Lautern und dritter wird Fortuna Düsseldorf. Und wer steigt ab, Kleisi? Letzter wird Sandhausen, 17. wird Ingolstadt und 16. Arminia Bielefeld. Ich sage einfach mal, der letzte Jahr Sandhausen, gehe ich auch konform mit, 17. wird Bielefeld am besten und 16. wird der VfR Aalen. Und damit haben wir die zweite Liga auch schon abgeschlossen. Und damit kommen wir zur Belle Etage des deutschen Fußballs, nämlich zur, zur ersten deutschen Fußball-Bundesliga. Die startet ja kommende Woche, nachdem jetzt dieses Wochenende der DFB-Pokal die erste Runde ausgespielt wird, zu dem wir gleich auch noch kommen. Und jetzt werden wir hier alle Spiele schon mal tippen, also nicht wundern, wenn ich gleich reg unterbrochen werde auf Aufforderung vom Gleise, wenn er die Spiele hier tippt. Erstes Spiel, Eröffnungsspiel, freitagsabends, 9. August 2030, der deutsche Meister Bayern München trifft auf Borussia Mönchengladbach. Dein Tipp? 2:1 Bayern. Ja, ich leg noch einen drauf. 3:1 Bayern. Samstagsspiele lauten Leverkusen gegen Freiburg. 3:1 Leverkusen. Ja, ich sag 3:0. Hannover-Wolfsburg, direkt ein Niedersachsen-Derby. Ja, und direkt von unentschieden, 1:1. Ich sag 1:2 Wolfsburg. Hoffenheim gegen Nürnberg. Nee. 2:2. 2:0 Hoffenheim. So leid es mir tut. Augsburg gegen Borussia Dortmund. Ja, natürlich 10:0 für Augsburg. Nein. 2:0 Dortmund. 1:3 für die Borussen. Aufsteiger Hertha BSC gegen Überraschungs-Europa-Ligist Eintracht Frankfurt. 1:2 für Frankfurt. Dasselbe sage ich auch. 18:30 das Topspiel auch. Na, Derby nicht, aber fast selbe Bundesland. Bremen ist ein eigenes. Der Überraschungsaufsteiger schlechthin. Eintracht Braunschweig gegen den SV Werder Bremen. 3:1 Bremen. Ich sage 0:0. Fände ich lustig. Sonntagsspiele, 15:30. Mainz gegen Stuttgart. Oh. Puh. Da sag ich 0:0. Da sag ich 0:1 für den VfB. Und Schalke 04 am Sonntagabend 17:30 trifft der FCS 04 auf den HSV. 2:0 Schalke. 3:0 Schalke sage ich. Und tipp mal doch mal die wichtigen Tabellenplatzierungen, also sprich die, die für internationale Platzierungen reichen, beziehungsweise für den Abstieg. Klar, wer wird deutscher Meister? Ja, ich sag mal die ersten drei. Meister wird... Na, dann sag ich die ersten sechs. Okay. Erster wird wieder der FC Bayern München. Zweiter wird diesmal Schalke 04. Dritter Dortmund. Vierter, glaube ich, wieder Gladbach. Oder was heißt wieder? Diesmal Gladbach. Fünfter Leverkusen. Und sechster Überraschungskandidat Hamburg. Ich überrasche auch mit dem Meistertipp wie Kleisien mit Bayern. Zweiter bleibt Dortmund. Leverkusen wird Dritter. Schalke bleibt Vierter. Fünfter. Was gibt's denn da? Haben wir denn hier für Vereinchen? Gladbach? Nein. Hannover. Auch nicht. Frankfurt. Auch nicht. Ja, komm hier. Ich sag Stuttgart. Nee, sag ich nicht. Nee, Stuttgart war schwierig. Du hast... Na, komm, auch Gladbach. Und Sechster wird unter Robin Hood Werder Bremen, auch wenn mir das nicht gefällt. Tippen wir mal die Abstiegsplätze. Wer wird 16., wer wird 17. und wer wird 18. Ja. Das Religionsvergnügen hat erneut die TSG aus Hoffenheim. Und die beiden Aufsteiger dürfen direkt wieder runter. Hertha 17., Braunschweig 18. Ich fange mal von hinten an. 18. Braunschweig, 17. im Idealfall Hertha BSC und ja, 16. wird der erste FC Nürnberg wird 16. Niemals. Ach, glaube ich schon. Aber Hoffenheim denke ich nicht. So leid es mir tut. Und erste Liga also abgeschlossen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, DFB-Pokal wird dieses Wochenende ausgetragen. Und jetzt muss ich unser Kalenderblatt momentan verraten. Wir haben Freitagabend, das heißt, wir haben schon drei Spiele ausgetragen und die lauteten einmal VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. 3-0 für die Osnabrücker, also ja, Überraschung ist das für mich noch nicht mal. Aber es wurde auf diversen Facebook-Seiten als zumindest kleine Überraschung betitelt, also werde ich das mal übernehmen, auch wenn ich das persönlich nicht so sehe. Vor 8.086 Zuschauern in der Osnatel-Arena zu Osnabrück trafen einmal Daniel Nagy nach Fehler vom Auer Keeper Sascha Kirstein in der 5. Spielminute, Andreas Spann in der 21. Spielminute und nochmal Daniel Nagy in der 67. Spielminute zum Endstand 3-0 für Osnabrück. Dann hat man noch 1. FC Heidenheim gegen TSV 1860 München. Das Spiel endete nach regulären 90 Minuten 1-1. In der 50. traf für die Münchner Löwen Ex-Rot-Weiß-Oberhosen-Spieler Moritz Stoppelkamp. Und in der 90. Minute konnten die Heidenheimer ausgleichen durch Tim Göhler, der meines Wissens nach mal bei Union Berlin gespielt hat. In den 30 Minuten nach Verlängerung gab es dann keine Tore mehr, sprich Elfmeterschießen. Und hier traf Florian Krebs für Heidenheim, dann traf Laut für 60, Schnatterer, der Kapitän von Heidenheim, traf für Heidenheim, Jannik Stark für die 60er traf auch, Patrick Meyer traf dann für Heidenheim, Adlung für 60, dann Florian Niederlechner, sein Elber konnte von 1860 Keeper Gabor Kiray, auch wenn er hart geschossen war in die linke Ecke, konnte der gehalten werden, Stoppelkamp verwandelte dann mit etwas Glück seinen Elfmeter für die 60er und Philipp Heise verschoss ebenfalls und das reichte dann zum 3-4 Sieg für die 60er nach 11 Meter Schießen. Und ein Spiel wurde noch um 20 Uhr angepfiffen, ist aber auch schon vorbei. Rasenballsport Leipzig traf auf FC Augsburg, das gab es vor 2 Jahren schon mal in der 2. Runde, diesmal in der 1. Runde und es gab denselben Sieger, nur mit einem anderen Ergebnis. Leipzig 0, Augsburg 2 und ich denke für die normal geprägten Fußballfans ist das Traumergebnis schlechthin, Leipzig raus. Man kann ja zu Augsburg stiegen, wie man will, aber Augsburg weiter. Und zwar durch Tore in der 5. Minute nach einer Ecke von Jan Moravec, glaube ich, kam die Ecke. Konnte Kaisenbracher den Kopf hinhalten und zum 0-1 einnetzen. Und in der 69. Spielminute Ex-Schalker, Lauterer und Trabzonsporianer Halil Altintop mit einem schönen Halblupfer verlud er. Leipzig-Torhüter Fabio Coltori, oder Coltorti heißt er, zum Endstand, zum 0-2, das Ganze vor 30.000 Zuschauer in der Red Bull Arena zu Leipzig, ehemals Leipziger Zentralstadion. Und damit verbleiben nur noch 29 Spiele, die wir jetzt alle tippen werden, aber also ich zumindest nicht mit Ergebnis, weil im Pokal ist mir das zu heikel. Ich sag nur, wer gewinnt oder wer nicht. Erstes Spiel morgen, Sportfreunde Baumberg gegen Ingolstadt. Ingolstadt. Ich sag nach 90 Minuten unentschieden, weil ich das hier auf dem Tippschirm habe und danach gewinnt hoffentlich Ingolstadt. SG Aum und Wegesack gegen Hoffenheim. Ja, bei Hoffenheim ist das immer so eine Geschichte im Pokal. Ne? Also ich habe auf Aum und Wegesack getippt mit einer Quote von man höre und staune 41 Euro. Gut, dann sag ich Hoffenheim nach regulärer Spielzeit. Alles klar. Neckar-Ulsumer Sportunion gegen Kaiserslautern. Lautern nach regulärer Spielzeit. Sag ich auch. Lippstadt gegen Leverkusen. Schwere Sache. Nee, Lippstadt ist gar nicht mal so gut. Deswegen sage ich Leverkusen nach Verlängerung. Guck mal, hätte ich auch gesagt. Sag ich auch immer noch. Kleisis Lieblingsverein, Zwinker. Fortuna Köln gegen 1. FSV Mainz 05. Natürlich gewinnt Mainz 05 und da sage ich gleich mal das Ergebnis 6-0. Ja, ich sag Mainz 05 gewinnt. Wie viel weiß ich nicht. TSG Neustrelitz gegen SC Freiburg. Komm, Außenseiter-Tipp, Neustrelitz gewinnt. Ich sag Freiburg. Nach Verlängerung. Ich sag Freiburg gewinnt nach regulärer Spielzeit. 1. FC Magdeburg gegen Cottbus. Magdeburg-Cottbus. Cottbus ist gut drauf. Cottbus nach regulärer Spielzeit. Ich sag Magdeburg nach regulärer Spielzeit. Das habe ich nämlich getippt. Und hier habe ich einen 3-Spiele-Schein Baumberg Ingolstadt 0. Also unentschieden. Aum und Wegesack haut Hoffenheim raus und Magdeburg Cottbus. Das würde mir ganze 2.362 Euro einbringen. Und das spricht schon dafür, wie realistisch das Ganze ist. War denn dein heutiger Schein gut? Nee, katastrophal. Ich habe auf Aue getippt. Ich habe Heidenheim 60 habe ich tatsächlich unentschieden, war richtig, nach 90 Minuten und Leipzig ist auch, habe ich auf Leipzig getippt. Naja, egal. Wo waren wir stehen geblieben bei Magdeburg? Danach Wilhelmshaven gegen Dortmund. Dortmund regulär. Ich würde ja jetzt fast sagen Wilhelmshaven, weil die drei Ex-RBO-Spieler haben, aber natürlich gewinnt Dortmund das. Was haben wir hier noch? Balinger SC gegen den VfL Bochum. Oh, Bochum regulär. Sag ich auch. TSV 1860 Rosenheim gegen VW Aalen. Ja, Rosenheim ist eine schöne Eishockeystadt, deswegen sage ich Rosenheim nach regulärer Spielzeit. Sag ich auch, habe ich auch auf dem anderen Schein. Okay. Eintracht Trier gegen Köln. Oh, Köln Verlängerung. Köln reguläre Spielzeit. Karlsruhe SC gegen Wolfsburg. Wolfsburg Elfmeterschießen. Mensch, passt doch. Karlsruhe nach Elfmeterschießen. Ich habe nämlich auf unentschieden getippt. Sonntagsspiele. TSG Feddersheim gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth regulär. Schließe ich mich an. 1. FC Saarbrücken gegen Werder Bremen. Saarbrücken Verlängerung. Mensch, das ist unglaublich. Sage ich auch. Bremen ja schon letztes Jahr nach Verlängerung in Münster rausgeflogen. Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Gladbach regulär. Schließe ich mich wieder an. Bielefeld gegen Braunschweig. Braunschweig regulär. Sag ich auch, habe ich auch getippt. Kann ich ja nichts anderes sagen. Viktoria Hamburg gegen Hannover. Ja, Viktoria ist so ein schöner Vorname eines Vereins. aber hier mit C geschrieben. Oh. Na, dann verlieren sie nach Verlängerung gegen Hannover. Ich sag das auch, aber schon nach regulärer Spielzeit gönne ich denn auch, denn die haben vor 3 Jahren gegen RWO 1-0 gewonnen, als wir noch Zweitligist waren. Scheiß Viktoria Hamburg. SV Schott Jena gegen Hamburger SV. Ja, der HSV tut sich ja gegen kleinere Vereine jetzt ganz schön schwer, aber trotzdem macht der HSV das nach regulärer Spielzeit. Ich sag nach Verlängerung. Hat nämlich auf unentschiedene 14-Euro-Quote. SC Wiedenbrück gegen Fortuna Düsseldorf. Ach. Haben wir mal Außenseiter-Tipp. Wiedenbrück. Elfmeterschießen. Düsseldorf. Verlängerung, glaube ich. Bitte mal optimistisch. Ja. Optik Rathenow gegen FSV Frankfurt. Was für ein Ding? Optik Rathenow. Ja, die haben wahrscheinlich alle ihre Brillen aufgesetzt beim Spiel. Ja, hoffentlich. Ja, das heißt, Frankfurt gewinnt nach regulärer Spielzeit. Ja, ich sag, Optik Rathenow gewinnt nach regulärer Spielzeit. Okay. Das ist der Sonntagsschein, der bringt 1237 Euro. Was haben wir? BFC Dynamo Berlin gegen Stuttgart. Dynamo Berlin. Ah ne, AK Berlin hat auch mal letztes Jahr rausgeordnet. Jo. Dynamo Berlin schafft es in die Verlängerung, verliert aber dann gegen Stuttgart. Stuttgart nach Elfmeterschießen. VfR Neumünster gegen Hertha BSC. Neumünster gegen Hertha. Also ich kann jetzt nur als Vergleich hier das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Viktoria Köln nehmen. Da haben sie scheiße gespielt. 2-0 gewonnen. Neumünster ist noch beschissener natürlich als Viktoria um einiges. Somit sage ich, Hertha gewinnt in der regulären Zeit. Ja, da gehe ich mit konform. FV Illertissen gegen Eintracht Frankfurt. Boah. Ja, auch die Frankfurter gewinnen nach regulärer Spielzeit. Auch die Frankfurter fliegen raus nach regulärer Spielzeit, aber habe ich nicht getippt. Preußen Münster gegen St. Pauli. Preußen Münster regulär. Pauli regulär. Sandhausen gegen Nürnberg. Nürnberg regulär. Jo. Duisburg gegen Paderborn. Paderborn regulär, auch wenn sie eine Scheißphase haben. Guck dir mal das Team von Duisburg an. Das kann ich machen, aber trotzdem sage ich Duisburg Verlängerung. Jan Regensburg gegen Union Berlin. Union Berlin regulär. Hoffe ich und sage ich auch. FC Nöttingen gegen Schalke 04. Natürlich gewinnt der Außenseiter Schalke nach. Ja, denke ich auch. Und damit kommen wir zum, ja, warum auch immer so titulierten Topspiel. Schwarz-Weiß Rehen gegen Bayern München. Bayern regulär. Denke ich auch. Und damit ist die Abteilung DFB-Pokal beendet und muss das sein. Ja, auch die Abteilung Fußball somit. Und ja, damit gebe ich zurück zum Kleisi. Ja, ich gebe auch wieder zu mir, denn es steht nun das zweite Quiz an. Zweite Halbfinale. Wer spielt im Finale gegen den Jan? Wir werden sehen. Und gleich sind wir wieder da mit den restlichen Themen, nämlich Eishockey, Dart und Wrestling. Bis gleich. Und da sind wir zum zweiten Halbfinale des Wrestling Replay Quiz auf der Suche des ersten Wrestling Replay World Quiz Champion. Ja, der Jan hat sich gegen den anderen Jan im anderen Halbfinale durchgesetzt mit 14-13 und jetzt ist eigentlich so das Duell der Giganten, also sind wir hier drei Giganten in einem Anruf, das ist ja unglaublich. Nämlich zum einen natürlich, ihn habt ihr hier eben schon bei Sporttotal gehört, meinen Teamkollegen den Leon, hallo. Ja, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer, du Gigant. Ich freue mich, hier auf den anderen Giganten zu treffen, ich bin gespannt. Ja, und der andere Gigant ist der Felix, hallo Felix. Ja, hallo Kleisi und ja, ich freue mich darauf, jetzt Leon schön den Hinter zu besohlen. Na. Aber gut, ich denke mal, wir fangen direkt, ja, obwohl ich erkläre nochmal, glaube ich, besser den Hörern die Regeln. In Themenfeld 1 und 2, es gibt ja drei Themenfelder, sind Abstauber nur bei falschen Antworten des Gegners möglich. Im dritten Themenfeld hat dann jeder eine Stimme zur Antwort und in Themenfeld 1 gibt es 5 Fragen, je ein Punkt pro Antwort. In Themenfeld 2 2 Punkte pro Antwort und Themenfeld 3 3 Punkte pro Antwort und das ja, sind dann 15 Fragen und insgesamt 30 Punkte können dann ergattert werden. Und wir fangen direkt mal mit dem ersten Thema an und da habe ich mir die Kategorie Newcomer ausgesucht. Und erste Frage, wie hieß die letzte Staffel der alten NXT? Felix. Ja. Redemption. Komplett. NXT Redemption. Richtig, 1-0 Felix. So. Die zweite Frage. Mit wem hielt Curtis Axel als Michael McGillis? Felix. Leon. Das war Felix ein bisschen schneller. Mit Otanga. Nee, falsch. Es. 5. Ach, darf ich nochmal? Nein. Ja, darf ich dann? Ja, Leon. Ja, Justin Gabriel. Nö, David Otanga. Auch falsch. David Otunga war richtig, aber Felix hat nur Otunga gesagt. Ja, und das zählt nicht? Nee, muss schon komplett sagen. Oh. Ich habe zuerst gedacht, die Slater, aber oh, nein, na gut. Welcher Wrestler gehörte neben Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater, Daniel Bryan, David Otunga, Skip Sheffield und Darren Young noch? Felix. Ja. Michael Tarver. Das ist richtig. Wenn einmal jemand reinruft, dann wird die Frage nicht zu Ende gelesen. Okay. Wie oft hielten Justin Gabriel und Heath Slater den Unified Tag Team Titel? Felix. Ja. Zweimal. Falsch. Fuck. Gebe ich ab. Okay, also bleibt's bei 2-0 für Felix. Es waren dreimal. Letzte Frage in Themenfeld 1. Wie viele Titel hielt Daniel Bryan bisher in der WWE? Leon. Ja? Das sind, zwei. United States und World Heavyweight. Falsch. Falsch. Ich darf abstauben, ne? Ja. Drei in den Tag Team Titel noch. Genau. Mit Kane. Genau. Ach klar. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, zweites Themenfeld, wieder 5 Fragen, jetzt 2 Punkte pro Antwort. Steht zwar jetzt 3-0 für Felix, aber das heißt noch nichts. TNA und WWE, also ein offenes Themenfeld eigentlich. Gegen wen holte sich Austin Aries nach seinem... Felix. Ja. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Bobby Roode. Nö, falsch. Fuck, ich hätte gedacht, jetzt mit Destination X. Und aber ich kann leider die Frage nicht zu Ende lesen. Ja, da möchte ich auch nicht antworten. Obwohl, du hast ja keinen Punkt zu verlieren, aber gut. Ja gut, ich lese jetzt einfach nochmal die Frage vor. Punkte ist zwar jetzt weg. Gegen wen holte sich Austin Aries nach seiner Rückkehr zu TNA im Jahre 2011 seinen ersten TNA X-Division-Titel bei No Surrender? Antwort war Brian Kendrick. Okay. Ja. Bei den 3-0. Christopher Daniels ist nach seiner Zeit bei World Wrestling Federation und World Championship Wrestling 2002 zu TNA gewechselt. Doch wie oft war er schon TNA Heavyweight Champion? Boah. Hier, Leon. Ja? Noch gar nicht. Das ist vollkommen richtig. 2 Punkte, Leon. Echt nicht? Nee. Nicht einmal? Und das völlig unverdient. Richtig. Dritte Frage. Wer war mit 25 Jahren der bisher jüngste WWE-Champion? Felix. Das war Leon. Ach, scheiße, WWE-Champion. Na doch, natürlich, Brock Lesnar. Das ist auch wieder richtig. 4-3 für Leon. Ja. Wie oft war Rey Mysterio schon Ja, Felix. Ja. Zweimal. Und das ist korrekt. 5-4 Felix. 9. Das war eher geraten, aber... Ich habe mir, wie schon im ersten Quiz, keine Stichfragen rausgeholt. Naja. Fünfte Frage und damit letzte im zweiten Themenfeld geht ja flott die Karotte hier. Wie oft gewann die Nummer 1 im Royal Rumble? Felix. Ja? 3-mal. Falsch. Fuck. Ne, riskiere ich nicht. 2-mal. Chris Benoit und Shawn Michaels. Wer? Chris Benoit, ist das denn? Niemand und Shawn Michaels natürlich. Ach so. Naja. So, schreibe ich mir nochmal auf hier. 0-3 für Felix im Themenfeld 1 und dann 2-4 für Leon im 2. Somit 5-4 Felix. Und jetzt kommen wir zum letzten Themenfeld. Und das ist das Thema SummerSlam. Ist ja der anstehende Pay-Per-View. Der SummerSlam findet nun schon zum wievielten Mal hintereinander in Los Angeles statt? 4, Felix. Ja, das ist ja jetzt... jeder von euch kann jetzt eine Antwort geben. Ach so, stimmt. Ja, A 4-mal, B 5-mal, C 6-mal. Felix? 5-mal. Leon? Ich muss ja mal hier was erreichen, von daher sage ich 4-mal. Ja, so erreicht man aber nichts, denn... hatte recht mit 5-mal seit 2009. Naja, damit steht jetzt sogar 8-4 durch die 3 Punkte. Randy Orton gewann beim SummerSlam 2004 den World Heavyweight Titel von Chris Benoit, von niemandem. Womit der Geschichte? A, es war sein erster WWE-Titel, also in seiner WWE-Karriere. B, er gab den Titel sofort wieder freiwillig an seinen Boss Triple H ab. C, er wurde zum jüngsten World Heavyweight Champion. C. Das ist natürlich richtig, so mit 11-7 für Felix. Mit 24 Jahren natürlich der Randall. Leon kann natürlich noch aufholen, sind noch drei Fragen. Das erste Match der SummerSlam-Geschichte war A. British Bulldogs versus the Fabulous Rojons. B. Demolition versus Hart Foundation. C. Mega Power versus Mega Bucks. Könnt einfach reinrufen. A. Ich sag auch A. Ja, seid ihr beide richtig und damit steht's, ich glaube jetzt 14-10. Bin ich da richtig? Ja. 14-10. Vierte Frage. Was hatte der erste SummerSlam mit WrestleMania 1 gemeinsam? A. Es fand am gleichen Ort statt. B. Es gab den gleichen Main Event. C. Es fand im gleichen Jahr statt. Ich würde sagen B mit dem gleichen Main Event. Okay. Jan? Wie waren die Antwortmöglichkeiten? Im gleichen Ort, gleicher Main Event, gleiches Jahr. Gleicher Ort. Da hat Leon recht. Und es steht 14-13 nur noch für Felix. Und somit kommen wir zur letzten Frage. Wie viele seiner 15 Matches konnte der Undertaker beim SummerSlam gewinnen? 8, 9 oder 10? Boah, leck mich aber auch schwierig. Sollen wir sagen, damit spannend bleibt, antwortet Felix mal zuerst. 8, 9 oder 10. Naja, ich nehme mal die goldene Mitte, ich sag 9. Leon? Ja, sag ich auch. Aber dann bringt mir das nichts. Hey. Ja, dann sag ich, mehr oder weniger komm, YOLO 8. Ja, 9 war aber richtig. Ja. 17-13 der Endstand für den Felix. Tatsächlich unser Teammitglied nicht im Finale, aber vielleicht ändert sich das ja im nächsten Quiz dann. Hoffentlich. gut. Quatsch, jetzt habe ich schon Leon hier als Sieger eingetragen. Ist doch richtig. 13-17 für Felix. Somit heißt es im Finale. Ja, Jan gegen Felix. Auch so ein Gigantenduell. Mein Gott. Kann ich natürlich jetzt nochmal die Vierer-Reihenfolge hier so vorlesen. Erster ist mit 17 Punkten Felix, zweiter ist mit 14 Punkten Jan, dritter ist Leon mit 13 Punkten und vierter ist Jan, der andere Jan mit 13 Punkten. So. Ja, das war schon wieder mit dem Quiz. Ging jetzt ein bisschen schneller als mit Jan und Jan. Ja, ja, stimmt, waren ja beide Jan. Und ja, flott ging's. Und natürlich bedanke ich mich bei Leon und Felix. Wünsche dem Felix natürlich viel Glück im Finale gegen den Jan. Ich nicht. Gut, aber Leon, es ist ja, wenn man gegen den späteren Champion eventuell verliert, ist das ja noch okay. Das ist richtig. Ja, gut. Ja, ja, das war's. Dann hört ihr jetzt gleich noch ein bisschen Sport total, die restlichen Themen. Ich gehe wieder zurück zu Leon und mir. Ja, ins Sport total Studio. Und dann gibt's nächsten Monat bei der September-Ausgabe Sport total 9 das Finale zwischen Felix und Jan. Ich freue mich. Ja, tschüss. Ich auch. Tschüss. Nee, Leon. So geht das aber nicht. Er verliert er gegen den Felix. So ah. Da muss er wohl im Spiel, im Quiz um Platz 3 gegen den Jan antreten. Während Felix im Finale gegen den Jan antritt. So. Gut. Wir machen weiter mit Eishockey. Das geht doch ganz flott hier. Wir tippen nämlich nur den ersten DL-Spieltag. Und hier mal kurz der Überblick. Mannheim-Schwenningen, also Aufsteiger Schwenningen, die für die Hannoveraner Scorpions, also die Hannover Scorpions, nun drin sind, die ja zwangsabsteigen mussten wegen Insolvenz. Ingolstadt trifft auf den amtierenden deutschen Meister seit 3 Jahren, Eisbären Berlin. Im kleinen rheinischen Derby trifft Krefeld auf das Dorf, 60 Kilometer von Köln entfernt, Düsseldorf, Iserlohn, ja, die Sauerländer treffen zu Hause auf Augsburg, Straubing darf gegen Wolfsburg ran, Red Bull München gegen die Hamburg Freezers und die Kölner Haie treffen zu Hause auf die Nürnberg Eissteigers. Wir fangen nochmal an, Leon, Kölner Haie gegen Nürnberg. 3-1 für die Haie. Ja, 3-1 würde ich sogar mitgehen, ja, das ist ein gutes Ergebnis. 3-1 passt. München-Hamburg. 2-0 für die Heimmannschaft. Okay. Ja, Red Bull, die meisten Transfers mit Abstand. Aber ich glaube nicht, dass er dieses Jahr was wird. Deswegen sage ich, das erste Spiel verlieren sie gegen Hamburg nach Verlängerung mit 4-3. Straubing-Wolfsburg? 2-3 nach Overtime für Wolfsburg. 2-1 Straubing nach regulärer Spielzeit. Iserlohn-Augsburg. 1-3 Augsburg regulär. Ja, geht ja nicht anders. Ja, Augsburg mit dem Ex-Kölner Haie-Spieler Brad Breitkreuz. Iserlohn ohne Robert Hock. Welcher Torhüter hält besser? Ehrlichner oder Caron? Komm, Augsburg macht das mit sattem 2-1 nach Penaltyschießen. Krefeld gegen DG. Ja, ich würde ja gern was anderes sagen, aber 4 oder 5, ich weiß nicht. Ja komm, 4-2 Krefeld. Okay. 4-1 Krefeld. So. Ingolstadt, Berlin. Berlin. 3-2 für Ingolstadt nach Overtime. Ja, Berlin nicht mehr mit Don Jackson als Trainer, sondern mit Jeff Tomlinson, der Trainer, der nichts drauf hat. Zumindest großartig. In Nürnberg, abgelost in Düsseldorf. Sowieso. In Berlin hoffentlich auch. Ich will einen neuen Meister, der hoffentlich aus Köln kommt. Und ja, deswegen verliert Berlin auch direkt meinen Auftakt mit 4-2. Letztes Spiel. Mannheim gegen den Aufsteiger aus Schwenningen. 3-2 Mannheim regulär. Ja, Mannheim eigentlich fast nur das gleiche Team, aber nur fast. Und Schwenningen als Aufsteiger einige Transfers getätigt, aber das ist auch nicht so das Großartige. Wird in die Verlängerung gehen und ich tippe ebenfalls 3-2 für Mannheim. Und ein kleines Thema, was natürlich viele schockiert, vor allem die aus Berlin, nämlich einer ihrer Starspieler und deutscher Nationalspieler Konstantin Braun unterbricht seine Karriere, nicht beendet, unterbricht seine Karriere aufgrund von Depressionen, muss ich erstmal psychologische Hilfe suchen und wird jetzt erstmal ein paar Wochen bis Monate nicht für die Eisbären spielen. Natürlich viele Berliner, viele Deutsche traurig, ich natürlich nicht. Und das war's mit Eishockey schon wieder und somit sage ich Game On, Leon mit dem Darts Matchplay. World Darts Matchplay, wenn ich bitten darf. There's only one. Terry Jenkins. Nein. Doch. Ja, World Darts Matchplay vom 20. Juli bis zum, lass mich nicht lügen, 28. Juli, 8 Tage. Samstag bis Sonntag sind 8 Tage. Ausgetragen in Blackpool, was übrigens die Partnerstadt meiner Heimatstadt Bottrop ist, aber das auch nur kurze Randinfo. Wir starten, wie es sich gehört, mit den Erstrundenpartien. Terry Jenkins traf auf den Pieman Andy Smith und konnte ihn 10-3 besiegen. Raymond van Barneveld besiegte den einzigen deutschsprachigen Teilnehmer im Feld, Menzo Zulovic, der kommt aus Österreich, mit 10-4. James Wade bezwang den zweimaligen Weltmeister aus Kanada, nämlich John Part mit 10-8. Und Simon Whitlock bezwang Jelle Klaassen mit 10-8. Justin Pipe bezwang Mark Webster mit 10-4. Painter bezwang Jamie Lewis mit 10-7. Kim Heibrichs unterlag Peter Wright mit 4-10. Und Brandon Dolan bezwang Steve Beaton mit 10-8. Mervyn King unterlag Gary Anderson mit 5-10. Dave Chisnell gewann gegen Paul Nicholson mit 10-8. Phil Taylor vergewaltigte Stuart Callett mit 10-1. Und Michael van Gerwen gewann gegen Jorce Colin Lloyd 10-7. Robert Thornton traf auf Ian White und verlor 3-10. Genau wie Wes Newton, der auf Jamie Caven traf, nur nicht mit 3-10, sondern mit 8-10. Adrian Lewis bezwang Ronnie Heibrechts und Andy Hamilton vergewaltigte Ronnie Baxter genauso hoch wie Taylor Kellett, nämlich mit 10-1. Kommen wir zur zweiten Runde. Hier wurde bis 13 gespielt. Raymond van Barneveld gegen Justin Pipe 9-13. Simon Whitlock gewann 13-10 gegen Kevin Painter. Phil Taylor gegen Terry Jenkins, ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Match. Ging in die Verlängerung, aber nur um einen Leg. 14-12 für den 17-maligen Weltmeister Phil Taylor. Und James Wade traf auf Gary Anderson und konnte leider, leider mit 13-9 gewinnen. Andy Hamilton gewann 13-7 gegen Ian White. Adrian Lewis mit 13-5 gegen Brandon Dolan. Michael van Gerwen bezwang Peter Wright mit 13-3. Und Dave Chisnell gewann knapp, aber durchaus verdient, mit 13-10 gegen Jamie Caven. Und dann kam auch schon das Viertelfinale. Am Donnerstag wurde das ausgetragen und am Freitag die Donnerstagspartien. Im Viertelfinale übrigens bis 16. Phil Taylor gegen Justin Pipe, der Mann mit dem längsten Wurfrhythmus. 16-10 für Phil Taylor. Und Sam Whitlock gegen James Wade ging in die Verlängerung, aber auch um zwei Legs hier. Und zwar dann am Ende 18-16 für James Wade. Auch das nächste Viertelfinale ging in die Verlängerung, sogar um ein Leg mehr. Adrian Lewis am Ende mit 19-17 gegen Andy Hamilton gewonnen. Und Michael van Gerwen gewann 16-12 gegen Dave Chisnell. Halbfinale am Samstag wurde es da ausgetragen. Adrian Lewis gegen Michael van Gerwen 17-15 und Phil Taylor gegen James Wade 17-12. Damit ein Finale mit zwei Datern aus Stoke-on-Trent. Der Weltranglisten erste gegen den Weltranglisten dritten. Phil Taylor gegen Adrian Lewis am Ende 18-13 für Phil Taylor und der bleibt damit weiterhin unbesiegt auf der Bühne in Blackpool und ist seit 2008 auch nicht mehr hier vom Matchplay-Thron gestoßen worden. Kriegt also 400.000 britische Pfund Preisgeld gesponsert von BetVictor und dann sind wir natürlich, er kriegt nur 100.000, es wurden 400.000 ausgespielt, ist trotzdem genug und dann sind wir gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht und beim nächsten Turnier, frag mich aber bitte nicht, welches das ist, das weiß ich nämlich nicht. Was ich aber weiß, ist, welchen aktuellen Stand wir in der Order of Merit haben, das ist ja die Geldrangliste der PDC, die so dann für die Setzlisten bei den größeren Turnieren verantwortlich ist und da haben wir aktuell auf Platz 1 Phil Taylor, auf Platz 2 Michael van Gerwen, dritter ist Adrian Lewis, Sam Whitlock ist vierter, es war vorher fünfter, James Wade ist jetzt fünfter, war vorher vierter, sechster ist Andy Hamilton, siebter Wes Newton, achter ist Justin Pipe, neunter Dave Chisnell, zehnter Raymond van Barneveld, ist auf Platz 11 haben wir Robert Thornton, zwölfter ist Kevin Painter, 13. Mervyn King, 14. Brandon Dolan, 15. ist Kim Heibrechts, 16. Terry Jenkins, 17. Gary Anderson, 18. ist Ronnie Baxter, 19. Paul Nicholson, 20. ist Peter Wright. Bester Deutschsprachiger ist Menzo Suljovic auf Platz 47, wie er gesagt, ein Österreicher. Und der beste Deutsche, da hat er auf Platz 82 Shorty Thomas Seiler, den kennt man ja auch. Der hat nämlich das komplette Turnier, nicht das komplette Turnier, die letzten zwei Tage nicht, aber er hat das Turnier auf Sport 1 mit kommentiert. Am Samstag war er dann bei der Bulls Super League, eine deutsche Liga, also ein deutsches Turnier. Und der Gewinner dieses Turniers bekommt eine Wildcard für die PDC World Darts Championship, also ein sehr, sehr wichtiges Turnier, wenn man die Belohnung bedenkt. Und damit ist Abteilung Darts auch schon wieder abgeschlossen und ich gebe einmal mehr zurück zum Kleisi und willkommen zum Wrestling. Ja, natürlich. Wir kommen jetzt zum letzten wirklichen Thema bei Sporttotal, dem Wrestling. Und zwar Total Nonstop Action Wrestling, TNA Impact Wrestling vom 1. August, also der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und zwar aus Wichita Falls, Texas. Wichita. Wichita. Ja. Wichita hört sich aber leckerer an. Naja. Und sie begann eigentlich erstmal mit Bad Influence, Christopher Daniels und Kazarian, die sich ein bisschen unterhielten, unter anderem auch über den Mann, der aufgelöst werden sollte, Mr. X aus dem August One Warning Videos. Dann sah man Taz, der seit 2 Wochen nicht mehr zu sehen war, mit Security vor der Halle. Die sollten ihn laut Hulk Hogan nicht reinlassen, was auch nicht passiert ist. Dann war Austin Aries übrigens in der Halle, hat direkt mal eine Promo gehalten, denn die Fans haben gewählt. Es soll geben das Bound for Glory Series Match Austin Aries gegen AJ Styles, welches es im Main Event gab. Austin Aries sprach über sein Match gegen AJ Styles, betitelte es als das Match, was jeder sehen will. Nicht nur die Fans vor dem Fernseher in der Halle, sondern auch die Referees, die Wrestler im Backstage-Bereich, die Offiziellen, die Ringaufbauer, die Leute am Catering, die fürs Essen zuständig sind. Jeder will dieses verdammte Match sehen. Austin Aries gegen AJ Styles hat dann noch mehrere Synonyme dafür gefunden. The Phenomenal One versus The Greatest Man That Ever Alive oder sowas. Und er wurde unterbrochen von Bobby Roode, der danach als Opener ein Match gegen Hernandez hatte. Und Root machte sich natürlich stark und hat über sein beschissenes Jahr erzählt, welches begann mit der Niederlage bei Destination X, wo er den World Heavyweight Titel an Austin Aries letztes Jahr verloren hat. Und jetzt will er wieder nach oben. Und Austin Aries sagte, ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns im Finale sehen und dass ich dich dann wieder besiegen kann. Austin Aries ging, Hernandez kam rein, Bobby Roode attackierte Hernandez und das Match startete. Ich dachte, das wird so ein 4-Minuten-Match. Oh nein, ganze 11 Minuten gegen Bobby Roode gegen Hernandez. Bobby Roode konnte gewinnen und sich 7 Punkte in der Bound for Glory Series einfahren, seine ersten 7 übrigens. Denn er hat gleich 2 Stühle in den Ring geworfen, sich einen mit in den Ring genommen. Der Referee hat diesen aber abgenommen und hat alle Stühle aus dem Ring genommen. Und währenddessen hat sich Bobby Roode einfach mal eine Bierflasche geschnappt und sie Hernandez über den Kopf gezogen. 1, 2, 3, Hernandez K.O., Bobby Roode, 7 Punkte in der Bound for Glory Series. Deine Meinung zum Match Bobby Roode gegen Hernandez? Ja, ich habe mir von dem Match aufgrund des zweitgenannten nichts erwartet. Hernandez ist eine uncharismatische Pflaume, die außer so ein paar ganz nette Standardaktionen nicht viel drauf hat, meiner Meinung nach, aber das Match war dann doch relativ in Ordnung. Ich kann mir für Bierflaschen bessere Verwendung vorstellen, als sie zu zerschmettern, aber es hat sehr geholfen. Von daher, Bobby Roode startet seine Aufholjagd, Hernandez weiter bei 0 Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir so ein 4-5 Minuten Match wieder gedacht oder erwartet. Auch wegen, wie du es gesagt hast, Hernandez, uncharismatisch. Hat meiner Meinung nach auch nicht viel drauf im Ring. Und dadurch war das schon, hat die Erwartung auf jeden Fall übertroffen. Die Harmonie, die Chemie zwischen den beiden im Ring war natürlich nicht sehr groß, aber es war okay. Bobby Roode, gute Leistung abgeliefert. Hernandez ist auch über sich herausgewachsen in diesem Match größtenteils. Und das Match war, ja, sagen wir jetzt mal, oberer Durchschnitt. Man konnte davon nicht enttäuscht sein. Übrigens, man hatte jetzt einige Matches, die über 10 Minuten gingen. Hab mich gewundert, zum Beispiel auch der Main Event. Austin Aries gegen AJ Styles. 18 Minuten ging dieses Match. Und was war das für ein geiles Match? 18 Minuten Entertainment, pures Wrestling. Und Austin Aries konnte gewinnen. Denn nach einem Pele-Kick von AJ Styles sind sowohl Austin Aries als auch der erschöpfte AJ Styles auf die Matte gefallen. Ja. Haben sich ihre Arme so, weil sie nebeneinander lagen, ihre Arme auf die Brust gelegt. Und das heißt natürlich dann Doppelcover. Das zählte dann der Referee, aber ich glaube Brian Hefner war es. Hefner. Und dann, ja, bei 2 hob aber Austin Aries seine Schulter. AJ Styles nicht. Somit Austin Aries der Sieger. Und ich glaube, er hat jetzt 24 Punkte oder 21 Punkte auf seinem Konto. Und AJ Styles hat ein Match mehr verloren. Aber hat noch trotzdem einige auf seinem Konto. Und meiner Meinung nach, da es einfach geniales Wrestling war, einige klasse Aktionen, vor allem auf der Rampe, was man da auch gesehen hat. Ich würde diesem Match das Synonym Weltklasse geben. Leon, wie siehst du das? Ja, wurde betitelt während der Show von den Kommentatoren und vorher auf Facebook als Dream Match. Zu Recht, hat die Erwartung voll erfüllt. Ja, Weltklasse geht klar und mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, denn wenn wir beide schon das Synonym Weltklasse auspacken, dann spricht das Bände. Ja, auf jeden Fall. Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch ein gutes Match, nämlich Chris Sabin traf auf Manic. Vorher gab es eine Backstage-Pro und da sagte Sabin zu Manic, ja, es gibt nur einen, gegen den ich nun antreten will. Und das bist du. Manic übrigens mal wieder Backstage ohne seine seine Manic-Maske. Finde ich total unnötig, dass man ihn dann noch als Manic auftreten lässt, weil das ist ja total idiotisch. Letzte Woche. Da möchte ich gegenhalten. Hast ja gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, die Maske gibt ihm eine Identität. Ohne die Maske wäre er nicht Exhibition Champion geworden. Und trotz, er hat ja auch gesagt, er ist TJ Perkins. Und von daher finde ich das so schon ganz sinnvoll. Wann hat er das gesagt? In dem Backstage-Segment mit Chris Sabin. Echt? Ja. Kann ich gar nicht dran erinnern. Okay, ja, dann ist das eigentlich eine ganz andere Geschichte. Dann ist das ja eigentlich sogar logisch. Ja, richtig. Na gut, dann nehme ich das Wort Schwachsinn wieder zurück und lasse die Logik einbrechen. Und dann gab es ein 12-minütiges Match, Chris Sabin gegen Manic. Ja, war. Die Matchzeit sagt jetzt vielleicht, oh, das war ein super Match oder so, aber ich würde das Match als gut betiteln, aber mehr auch nicht. Chris Sabin und Manic, einige gute Aktionen gezeigt, die Chemie im Ring war auch relativ gut. Einige schöne Aktionen, auch harte Aktionen, aber mehr als gut würde ich dieses Match nicht nennen. Champion vs. Champion Match, Chris Sabin World Heavyweight Champion gegen Manic, X-Division Champion. War ein gutes Match, aber viel mehr auch nicht. Ja, war gut und noch dazu, spätestens bei der nächsten Live-Ausgabe ist das auch schon wieder vergessen, weil er so vollkommen irrelevant war, meiner Meinung nach. Ja, war auch ohne große Ankündigung. Ich glaube, in der Halle haben die Fans, sehen die Fans die Backstage-Segmente ja nicht. Das wird ja, glaube ich, nur für die Shows so eingespielt, aber nicht in der Halle gezeigt. Ja, aber nach dem Match kam noch Bully Ray, hat erstmal Chris Sabin attackiert, Manic wollte Bully Ray dann ablenken, doch ja, er kassierte erstmal selbst ein paar Schläge und dann konnte Chris Sabin ein paar Schläge zeigen, die übrigens sehr lustlos und unsauber aussahen, die Shops. Aber dann gab es den Enrigiri und ja, dann ist Bully Ray erstmal aus dem Ring gerollt. Ja, so versucht man jetzt ein bisschen einem das D-Cage-Match schmackhaft zu machen. Also zumindest bei mir ist es nicht gelungen, denn ich glaube nicht, dass das was Tolles wird. Ich glaube, der einzige Punkt, was passieren könnte, ist, dass wirklich Taz eingreift. Aber sonst würde mir da nichts einfallen, wie man das Match noch toll machen wird, denn ich bin nicht der Überzeugung, dass Bully Ray gegen Chris Sabin in einem Steel Cage Match was Tolles werden kann. Sehe ich auch so. Übrigens, in der nächsten Woche wird man Kazarian gegen Christopher Daniels in der Bound for Glory Series haben, also Bad Influence gegeneinander. Bin ich auch gespannt, freue ich mich auf das Match. Da hatte man ein Knockout-Match, ODB gegen Gail Kim, ja, ODB die Wrestlerin und momentane Knockout-Referee, ist gegen Gail Kim angetreten, hat ja letzte Woche Brooke Hogan verkündet, nachdem Gail Kim, ODB ein bisschen angegangen hat im Titelmatch um den Knockout-Titel gegen Mickie James. Und das Match zwischen ODB und Gail Kim endete nach 6 Minuten in einem Double-Countout. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Durchschnitt. Ja, absolut. Aber das wurde halt durch das Ende aufgebessert, aber auch nur geringfügig. Gut, dann hatte man da sind wir eigentlich schon fast durch. Man hatte übrigens noch... Vergesst nicht das zweite Match. Nee, da bin ich ja jetzt. Aber das Backstage-Segment muss ich natürlich vorher erwähnen. Denn da waren nicht nur Eric Young, sondern auch die eben genannte ODB, die sich für ihr Match vorbereitet hat da. Und Joseph Park. Ja, dessen Hintern man direkt mal in die Kamera. ja, und Eric Young hat ein schönes Geschenk für Joseph Park, weil wenn er blutet, gerät er außer Kontrolle und der Mann, der jetzt auf D-Max auch gerne mal fischen geht, Eric Young, hat Joseph Park dann direkt mal zum Ring begleitet und ihm dort ja, eine das ist so eine Kickbox-Maske, also wie Kickbox-Anfänger oder Box-Anfänger haben, einfach so ein Helm, so ein Schutz für den Kopf, damit man nicht blutet. Ja, Joseph Park hatte sein Bound for Glory Series Match gegen Jay Bradley. Es ging 4,5 Minuten. Jay Bradley hat zwar geschafft, den Helm, den Schutz abzureißen, aber trotzdem hat Joseph Park nicht geblutet und trotzdem gewonnen, denn Jay Bradley wollte sein Clothesline, ich würde ihn ja jetzt als Clothesline vom Hell betiteln, aber Konter von Joseph Park mit einem Simone Drop und 7 Punkte für Joseph Park, also nur noch minus 3 auf seinem Konto, er hatte ja minus 10, weil er im Match gegen Jeff Hardy minus 10 bekommen hat durch eine Attacke gegen den Referee, als er geblutet hat. Und ja, somit Joseph Park gewinnt gegen Jay Bradley. Kein gutes Match. Ich würde dieses Match auch als schlecht betiteln. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Natürlich sollte unterhalten sein. Ist aber nicht gelungen, weil mir hat das nicht gefallen. Auch Joseph Park finde ich nicht mehr so unterhaltsam. Zwar ist es jetzt gut, dass man auch mal auf die Geschichte mit dem blutenden Joseph Park eingeht, auch dass man da Eric Young nochmal mit rein steckt, denn er ist mir, seitdem ich D-Mark, seine Show auf D-Mark sehe, ist er mir irgendwie noch, mag ich ihn wieder gerne, früher mochte ich ihn ja schon, aber dann ist er schon sehr abgefallen und so finde ich die Geschichte schon ganz okay, aber nichtsdestotrotz war es ein schlechtes Match. Aber wie ist deine Meinung? Ja, ähnlich wie deine, ich möchte aber nicht schlecht sagen, sondern grauenhaft, also so, Comedy-Match, also das kriegt die WWE besser hin. Ein Anwalt als Gimmick, also dann lieber ein Italiener. Also meinst du Zack Ryder? Nee, dann lieber ein Anwalt. Okay, also David Otunga. Genau. Nur noch ohne Öl. So. Oh ja. Aber mit Big Brother Steve. Ach, hör auf. Gut, wir haben noch einen Punkt auf der Liste, dann sind wir überraschend schnell fertig. Nämlich kommen die Main Event Mafia in den Ring und kurz darauf auch die Aces and Eights, denn die Main Event Mafia hat ein Angebot für die Aces and Eights gemacht. Ja, und Mr. Anderson sagt direkt mal, dass sie ja wissen, was passiert ist, als sie das letzte Mal ein Angebot für die Aces and Eights hatten. Kurt Engel nahm sich das Mikrofon und kündigte ein Match an oder eher eine Herausforderung. Nämlich ein 5 gegen 5 Tag Team Match bei Hardcore Justice. Mein Gott. Bei Hardcore Justice. Und derjenige, der in diesem Match gepinnt wird, also der sein Team zum Verlieren bringt, wird entlassen bei TNA und zwar für immer. Also sozusagen wie so ein Feast of Fire oder Career on the Line Match. Ja, wer gepinnt wird, ist gefeuert. Und nach reichlicher Überlegung hat die Aces and Eights zugestimmt. Und ja, Samoa Joe hat dann erstmal Mr. Anderson attackiert und dann entstand ein kleiner Brawl, aber ja, dann ging das Licht aus. Und wer stand auf der Rampe? Der ehemalige Bekannte bei TNA, Referee und kurzzeitig auch Wrestler, Tito Ortiz, der jetzige MMA-Wrestler. Ja, meiner Meinung nach, die Promo war gut, war jetzt nichts Großartiges, aber trotzdem hat mir gut gefallen. 5 gegen 5 Match bei Hardcore Justice finde ich auch eine ordentliche Entscheidung und dadurch, dass derjenige, der gepinnt wird, die TNA verlassen muss, ist das auch noch eine, meiner Meinung nach, große Spannung dabei, finde ich auch sehr gut. Und Tito Ortiz als Rückkehrer, ja, da muss man halt die TNA-Geschichte kennen, um das zu verstehen, um auch den zu kennen, so wirklich, denn ja, er war ja 2005, 2006 das letzte Mal bei TNA, somit muss man das schon verstehen, deswegen die Fans, die erst seit ein, zwei Jahren zugucken, vielleicht sogar kürzer, Kann ihn natürlich nicht, waren vielleicht von der August Warning ein bisschen enttäuscht, aber ja gut, enttäuscht war ich ein bisschen auch, weil ich mir andere Leute erwartet habe, aber Tito Ortiz ist dann für mich gar nicht mal so besonders, vor allem wenn man dann den Hintergrund sieht, dass man auch noch das MMA Bellator Match zwischen Rampage Jackson und Tito Ortiz hypen will. Na gut, dann war TNA Impact zu Ende und ich möchte gerne deine Meinung erstmal zum Abschlusssegment wissen, dann natürlich noch zum Match 5 gegen 5 bei Hardcore Justice. Wer wird entlassen und was sagst du zu Tito Ortiz? Ja, fangen wir mal vorne an. Erste Frage, Segment fand ich ganz gut gemacht. Da kann man sich angucken, kann man folgen. Hat auch Sinn gemacht, bringt die Storyline weiter, genauso wie das Match. Und ich denke, also die Aces und Nates werden weiter wieder gemacht. Also 5 Wochen und immer kriegen sie auf die Fresse sinnbildlich oder auch richtig diesmal. Wie dem auch sei. Und dann muss man sich fragen, wer wird's? Briscoe, Knox oder Garrett Bischoff? Weiß ich nicht. Also ich könnte am meisten vorstellen, könnte ich mir tatsächlich Garrett Bischoff, weil bei ihm hat man die Möglichkeit, ihn über Eric Bischoff wieder zurück in die Show zu bringen, ohne dass man ihn auch wirklich entlassen muss. Und bei den anderen beiden sehe ich diese Möglichkeit nicht, weil alle drei haben in der Main Event Mafia nichts verloren und wie sonst soll man die zurückbringen? Von daher würde ich sagen, tatsächlich Garrett Bischoff. Aber ich lasse mich da auch gerne anders überraschen. Ja, und Tito Ortiz, ich glaube, 6 Worte sind, es geht mir völlig am Arsch vorbei. Ja, 6 Wörter. Okay. Habe ich aber übrigens mit gerechnet. Okay. Ja, wir hatten ja gestern schon Chat, da ist der Name ja häufig gefallen. Wer wird entlassen? Für mich stehen eigentlich alle außer Anderson zur Wahl. Garrett Bischoff wäre natürlich eine Variante mit seinem Vater, sage ich jetzt aber nicht. Ich habe erst mit Wes Briscoe gerechnet, weil man ihn ganz haben will. Aber warum sollte ein Wrestler noch ein Match bestreiten, wenn er weiß, dass er entlassen wird? Knox könnte ich mir noch vorstellen, aber tatsächlich glaube ich, auf jeden Fall wird es einer von den Aces of the Eight sein, weil warum die Main Event Mafia jetzt wieder auflösen oder ein Mitglied rauswerfen, wenn man sie erst vor kurzem wieder neu gestartet hat. Somit, ich bin tatsächlich der Meinung oder komme tatsächlich zum Entschluss, dass es eine Überraschung geben wird und dass Devon gepinnt wird und da er dann mal eine Zeitpause bekommt, aber dann irgendwie doch zurückkommen wird, denn ich glaube, das wäre so ein Schocker jetzt, wenn man Devon pinnen lassen würde. Das würde dann auch noch zusammenpassen mit Bully Ray, dass er irgendwie aus dem Konzept ist, irgendwie für sein Match gegen Chris Sabin dann noch am gleichen Abend oder so. Also ich sag jetzt einfach mal, Devon wird gepinnt und verlässt für einige Zeit die TNA. Denn das Synonym oder die Worte für immer ist ja im Wrestling nicht so ernst zu nehmen. Somit Devon und der bleibt dann, keine Ahnung, für ein halbes Jahr mal weg. Aber es hat ja mit ihm schon mal für kürzere Zeit, ne? Das wäre schon ziemlich billig. Gut, aber naja. Manchmal ist das, was am nächsten liegen ist oder schon mal war, auch das, was man mal öfters macht. Ja, mal gucken. Ich glaube, zur Zeit in dem Match wäre das nach Mr. Anderson bei den Aces und Aids so die größte Überraschung, wenn man ihn da weg. Ja. So. Mhm. Naja, wir werden sehen. Ist ja nicht mehr lang. Hardcore Justice. 15. August? Nee. 2 Wochen. Ja, gut, 2 Wochen, ja. Gut, wir sind durch. Deine Meinung, deine Bewertung zu TNA Impact Wrestling? Ja. Ich fand es auf jeden Fall schlechter Raw. Muss ich schon mal sagen. Und ich habe Raw, glaube ich, 6,5 Punkte gegeben. Das schränkt mich schon mal ein. Sagen wir mal so, Opening-Promo war gut. Main-Event war Weltklasse, aber ein Weltklasse-Main-Event macht keine Show. Das Opener-Match war durchschnittlich, war gut, nicht Durchschnitt halt. Auch wenn es 10 Minuten lang war. Das zweite Match war katastrophal. Das dritte Match, also Sabin Manic, war da ganz in Ordnung, natürlich, aber total irrelevant. Und das bringt mir dann in 2 Wochen auch nichts mehr. Das Knockouts-Match, ja, gab schon schlimmere Knockouts-Matches, sage ich aber auch irgendwie fast bei jedem. Und das spricht dann irgendwann auch Bände. Ja, das Schlusssegment war auch gut und Tito Ortiz geht mir auch völlig am Arsch vorbei. Die Videos, natürlich muss man sowas machen, aber man macht sich ja im Grunde im Nachhinein damit lächerlich, wenn man damit andere Shows promotet, ne? Also macht auch nicht so viel Sinn eigentlich. Dann gebe ich aber noch wegen gutem Opening-Segment einem Weltklasse Mainer und einem zwei ganz guten Matches dann 6 Punkte. Okay. Ja, ich habe 7 Punkte für Raw gegeben. Ich gehe ebenfalls 0,5 runter, das kann ich schon mal sagen. Opening-Promo war gut. Opener war oberer Durchschnitt. Zweites Match war schlecht. Manic, Saban, gutes Match. Und ja, zwar irrelevant, aber Champion vs. Champion-Match einfach mal so. Ändert nichts daran, dass es irrelevant war, aber mit Bully Ray war es dann schon in Ordnung. War aber nichts Großartiges. Knockouts-Match Durchschnitt. Austin Aries gegen AJ Styles, ganz klar Weltklasse und die Abschluss-Promo war gut. Bin gespannt auf das 10-Man-Tag-Team-Match und Tito Ortiz, ja wie gesagt, ich verfolge ja TNA seit 2005, 2006 schon. Somit war das, ja, war zwar jetzt ein bisschen enttäuschend, konnte man aber erwarten und ach gut, die Sachen mit dem Promoten, ich weiß jetzt nicht, was TNA da unterschrieben hat mit MMA oder Bellator. Aber, naja, schade, schade, hätten auch einige andere sein können, wie Loki, eventuell auch Bobby Lashley wieder zu TNA, war ja schon mal da, oder irgendjemand anders. Aber, naja, war jetzt halt Tito Ortiz, bin gespannt, lange wird er eh nicht da sein, ein halbes Jahr maximal. Dann wird nämlich auch Rampage Jackson, denke ich mal, weggehen und dann hat man die Geldeinnahmen und dann kann man vielleicht wieder ein, zwei Wrestler zurückholen, die man feuern musste wegen den Geldproblemen oder das Geld, was man auftreiben musste für Tito Ortiz. Und jetzt hat man auch einige MMA-Fans noch dazu gewonnen, vielleicht. Und ja, vielleicht verpflichtet man auch dann im halben Jahr, in einem Jahr auch zwei, drei neue Wrestler, vielleicht sowas wie John Morrison oder so, die man ja schon länger auf dem Schirm hatte. Naja, ich bin gespannt. Ich gebe der Ausgabe 6,5 Punkte. Hat mir nämlich insgesamt schon gut gefallen. Und die Matches waren überraschend lang diese Woche. Zum Teil. Somit sind wir durch. Letzter Punkt muss noch abgearbeitet werden. Nämlich ein kleines Stückchen Werbung. Kennt man ja sonst nur aus RTL und dem Programm. Aber wir haben natürlich keine großartige Werbung. Mein RTL. Sondern Werbung für andere Podcasts. Natürlich zuerst mal zuallererst für unseren Podcast. Liked uns auf Facebook, Wrestling Replay. Folgt uns auf Twitter, @WReplay. Und abonniert uns auf YouTube, Wrestling Replay. Und geht auf unsere Homepage, wrestling-replay.de.tl. Dann habe ich persönlich ja, schon seit ein, zwei Jahren einen Blog. Aber der ist jetzt seit einiger Zeit, kurzer Zeit wieder auferlebt. Mit einem SummerSlam-Countdown jeden Tag vom 1. bis 18. August übrigens. kleisisblog.blogspot.com kann man auch auf meiner Twitter-Seite immer nachlesen, da tweete ich den immer @diekleisi TH großes T kleines HE, also die wie bei The Miz oder The Undertaker und dann Kleisi halt diekleisi. Ja, und dann hat natürlich noch der Leon einen Podcast, ganz kurz nochmal Rampenlicht auf Leon. Ja, Rampenlicht ist ein gutes Stichwort, aber zäumen wir das halt von hinten auf. Der Podcast heißt Outside the Ring, We Watch It, das ist der Facebook-Name. Haben wir das abgehakt, YouTube. Der Kanal heißt, glaube ich, auch The Outside the Ring, weil Outside the Ring schon vergeben war. Gerne abonnieren und Videos anhören. Twitter ist The Outside Ring, weil Outside the Ring schon vergeben war. Und die Homepage outside-the-ring. Und wenn ich kurz noch darf, weil hier gerade schon das Wort Rampenlicht gefallen ist. Ja, freilich. Ja, super. Wir haben schon Samstag, das heißt morgen wird die erste Special-Ausgabe, wenn man denn Special sagen kann, denn ich habe vor, dieses Format langfristig zu etablieren, also sagen wir mal ein neues Format, wird aufgenommen. Kleisi übrigens auch mit von der Partie. Hi. Das heißt, genau. purer Gigantismus wird am Start sein. Wenn es heißt, Scheinwerfer auf, John Cena, wir werden auf die Karriere eingehen, auf die Person, auf Fäden, Matches und warum man John Cena mögen könnte und warum nicht. Scheinwerfer auf, ein neues Format in der Podcast-Welt, kann man sich gerne anhören und ja, Outside the Ring, we watch it. Ja, das ist schön, das ist wunderschön. Und ja, John Cena, man kann ja halten von ihm, was man will. Als Person ist er gigantisch eigentlich schon, was er leistet. Aber als Wrestler natürlich tote Hose. Trotzdem denke ich mal, dass das Match gegen Danny Bryan recht gut werden kann und wird. Wir haben noch ein bisschen Werbung natürlich. Zum einen ganz kleine Werbung auf dem Podslam von unserem Podcast-Kollegen Chris, der Podslam. Podslam, der Wrestling Talk auf Facebook, so heißt er. Die anderen Adressen weiß ich nämlich nicht. Dann haben wir noch, hat der Jan, den wir öfters ja hören, auch eine eigene Core Wrestling Liga, also so mit YouTube, so mit WWE 13, WWE 2K14 bald. Sehr interessant. Leon und ich kommentieren beide mit dem Jan zusammen. Wir haben schon ein bisschen was aufgenommen. Macht sehr Spaß. My name is Mr. John. und ja, diese Liga heißt Boobtube Wrestling. Also ja, jetzt aber nicht denken an hier Tittentuben Wrestling, sondern der Jan hat das eingegeben und dachte, es heißt eigentlich zusammen Bobtube Wrestling, heißt Flimmerkasten Wrestling, wird halt nur Boob ausgesprochen. Also Bobtube Wrestling zusammengeschrieben, Boobtube und dann Wrestling auf YouTube. Und dann hat noch der Felix ebenfalls einen Wrestling-Blog, nämlich, boah, mein Gott. Da muss ich nochmal kurz nachgucken hier. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab's gleich. Immer Zeit. Ja, so nicht. Ah, da ist es. www.felixwwe.blogspot.de. Wenn ihr drauf geht, steht dann da, glaube ich, Felix Wrestling Blog, macht dann immer so Reviews schriftlich. Kurz knapp zu den Shows Raw, SmackDown, Main Event. NXT weiß ich nicht, Superstars glaube ich nicht. Saturday Night Morning Slam erst recht nicht, aber es läuft ja glaube ich auch gar nicht mehr. Und TNA weiß ich auch nicht. Ja, schon seit letzter Woche, seit Main Event, nichts mehr gemacht hier. Oh, kurios. Na, vielleicht kommt da ja mal wieder was. Hoffentlich. Hoffentlich. Gut. Sonst, ich denke mal, haben wir alles abgearbeitet. Natürlich nochmal großen Dank an zwei Foren, wo wir drin sind mit Wrestling Replay. Zum einen moodzeug.de. Kann man immer übersichtlich seine Ausgaben hineinschreiben, damit sie angesehen werden. Und seit neuestem Wrestling Replay auch auf wrestlingfever.de. Besteht jetzt seit 10 Jahren, seit 2003, betrieben vom Markus aus München oder so. Ja, Markus von wrestlingfever.de. Ein großer Fan der NEW übrigens. Hat mich angeschrieben auf Twitter, dass ich gerne mal Wrestling Replay verlinken kann oder teilen kann auf wrestlingfever.de. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wrestlingfever.de, auch auf Facebook und auf Twitter unter den Namen. Und sehr schöne übersichtliche Seite, kann man alles finden, unter anderem wie gesagt Wrestling Replay. Und somit sind wir durch. Kurze Vergnügung, wir werden in geraumer Zeit ein sogenanntes Double Interview haben. Ich habe nämlich den Herrn Michael Schenkenberg, der beim Fans Appreciation Weekend gegen Maxi Schneider antreten wird, habe ich kontaktiert aufgrund eines Interviews und der sagte mir auch zu. Und so haben wir gleichzeitig noch ein Interview mit Maxi Schneider selbst bekommen und somit wird es in geraumer Zeit also ein Doppelinterview geben mit Michael Schenkenberg und Maxi Schneider und ich freue mich da sehr drauf. Ich denke mal, du auch, Leon. Ja, die Giganten und Michael Schenkenberg und Maxi Schneider. Das kann ja was geben. Ja, die Giganten und die anderen. Somit, danke, Leon. Mal wieder Sporttotal. War sehr, mal wieder sehr schmackhaft, sehr unterhaltsam. Danke, dass du dabei warst wieder. Und ja, wir hören uns dann bei Sporttotal 9 im September. 5. September müsste es sein. Nee, Quatsch. 1. September sogar, glaube ich. Wieso nicht der 11.? Doch 5. 5. müsste. Was? 11.? Ich guck mal eben auf meinem September. Nee, 3. Jetzt habe ich's. 2. oder 3. müsste sein, weil der 1. Nee, 7. 1. ist ein Sonntag. 7. September. Okay. Gut, dann machen wir den 7. September. Also das erste Wochenende nach Schulanfang ist es, glaube ich, dann. Vor. Vor? Naja. Nee, gar nicht. Ach nee, ich habe jetzt an den ersten gedacht. Nee, hast recht. Ja. 7. September. Und somit war's das dann von Sporttotal. Danke fürs Reinhören und wie gesagt, nächsten Monat wieder einschalten zu Sporttotal 9, natürlich wieder via Download. Dann mit dem Quiz. Das Quiz um Platz 3 und dem Finale zwischen Jan und Felix. Wer wird erster Wrestling Replay World Quiz Champion und wird ihn dann im November und im Dezember verteidigen? Im zweiten Wrestling Replay Quiz. Wir werden sehen. Unsere nächste Aufgabe wird hier bei Wrestling Replay über YouTube natürlich eine Raw-Analyse wieder sein, denn diese Woche gibt es keine Live-Reaction und somit, vielleicht gibt es am Mittwoch ja noch auch mal eine Live-Reaction zu TNA, aber zuvor gibt es eine Raw-Analyse und dann bin ich endlich auch am Ende. Danke fürs Reinhören, schönes Wochenende, ciao.